طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نعم الله سيز على بعض مسلس بهم هاتسيجن الله سيجن تهيل رفيد محمد und ich bezeuge, dass es niemanden gibt, der der Anbetung würdig ist außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist. Wir sind uns heute in der fünften Sitzung, in der wir inshallah heute das erste Kapitel abschließen möchten. Und so sagen wir, der Autor sagt, als weiteren Beleg, Bestätigung des Tawhid, die Aussage von Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu wa arrah. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, sagte, من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى. Derjenige, der das Vermächtnis oder das Testament von Muhammad sallallahu alaihi wasallam lesen möchte oder sehen möchte, über das er seinen Stempel gesetzt hat. فليقرأ قوله تعالى, der soll die Aussage des Erhabenen lesen. Die folgende Aussage des Erhabenen lesen. Und das ist der Vers, den wir schon behandelt haben, wo Allah سبحانه وتعالى sagt, قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم. Sag, kommt her, ich will euch verlesen, was euer Herr euch verboten hat. Und dieser Vers ist der 151. Vers, den wir letztes Mal behandelt haben, von Surat Al-An'am, Surat Nummer 6, und geht bis zum Vers, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, zum Vers 153, und er hat euch anbefohlen, dies ist mein Weg, ein gerader, so folgt ihm. Das ist das Vermächtnis oder das Testament von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das er hinter uns hinterlassen hat. Na. Und die Aussage von Ibn Mas'ud radiallahu anhu, man arada, derjenige, der möchte, ist eine Art und Weise, wie er den Wunsch erweckt von denjenigen, die ihm zuhören, sodass sie, natürlich, denn jeder möchte hören, was das Vermächtnis des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Aber es in Form nicht in einer Befehlsform zu machen, erweckt Wunsch in demjenigen, der zuhört. Dann die Aussage von Abdullah ibn Mas'ud, er sagte, die Wasiyya von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gemeint ist der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah al-Hashimi al-Qurashi. Also der Hashimit und derjenige aus Stamm Quraysh sallallahu alaihi wasallam. Und die Aussage von Abdullah ibn Mas'ud, wo er gesagt hat, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weist darauf hin, dass man den Propheten sallallahu alaihi wasallam beim Namen nennen darf und dass man nicht sagen muss Rasulullah oder Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Und das widerspricht nicht der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, wo er doch gesagt hat, in Surah An-Nur, Surah 24, sagt er in Vers 63, لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. Erachtet nicht den Aufruf des Gesandten unter euch wie den Aufruf eines von euch an die anderen. Da hat Allah subhanahu wa ta'ala verboten, dass man den Gesandten Allah subhanahu wa ta'ala ruft und sagt, ja Muhammad. Sondern man musste sagen, ja Rasulallah oder ja Nabi Allah. Das sind die besten Ausdrücke, die man verwenden wollte. Man durfte ihn nicht beim Namen nennen. Aber was hier Abdullah ibn Mas'ud gemacht hat, radiallahu anhu, er hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht beim Namen gerufen, sondern hat ihn beim Namen genannt. Und das darf man. Man darf sagen Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aber man darf ihn nicht nennen. Also gilt das nicht mehr für uns. Na. Und die Aussage, über das er seinen Stempel gesetzt hat oder über das sein Stempel ist, ist wie eine Unterschrift. Das ist damit gemeint. Und die Aussage Vermächtnis, Wasiyya oder Testament, damit ist gemeint, oder damit ist nicht gemeint etwas, was geschrieben ist, denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat nichts hinterlassen, was geschrieben worden ist. Sondern gemeint ist damit eine Sache, die noch gültig ist und nicht abrogiert worden ist. Und ein Beispiel dafür, ein Beweis dafür, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nichts schriftlich hinterlassen hat, ist die Aussage von Abu Juhayfa radiallahu anhu oder rahimahullah. Er sagte, also er fragte Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu ardah. Er fragte ihm, هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء? Die Fitna hat natürlich schon angefangen, kurz nachdem der Prophet gestorben war, also relativ kurz danach. Sie fragten, einige Leute fragten Ali radiallahu anhu arda, hat der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم euch etwas anvertraut, beziehungsweise euch mit etwas beauftragt. Und wer ist Ali ibn Talib? Ist einer von der Familie des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Der Fragende möchte wissen, gibt es irgendetwas, wodurch die Familie des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ausgezeichnet ist gegenüber den anderen Menschen? Irgendwie, dass sie, weil sie die Familie des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sind, zum Beispiel bestimmte Sachen nicht machen müssen oder dass sie irgendwie unfehlbar sind oder ähnliches. Hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, euch etwas anvertraut und euch mit etwas beauftragt? Ihr, also gemeint ist ihr Leute des Hauses, ihr Bewohner des, der Familie des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, فقال لا. Er sagte, nein. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله تعالى رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة وما في هذه الصحيفة. Er sagte, nein. Ich schwöre bei demjenigen, der die Samenkörner spaltet und derjenige, der das Lebendige erschaffen hat. Es sei denn, eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala jemandem gibt, ein Verständnis in Bezug auf das Koran, es sei denn ein Verständnis in Bezug auf den Koran, das heißt, jeder Mensch, es kann sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem Gelehrten Verständnis gibt über einen bestimmten Vers im Koran, was einem anderen nicht gegeben hat. Ein bestimmter Gelehrter liest einen Vers und versteht daraus etwas und leitet daraus ein Gesetz ab, was ein anderer nicht kann. Bei einem bestimmten Vers. Und der andere bei einem anderen Vers kann es, was der erste nicht konnte. Und so weiter und so fort. Allah subhanahu wa ta'ala öffnet einem, gibt einem Ideen. Gibt einer bestimmten Person eine Idee und andere Person gibt er keine Idee. Zum Beispiel, manchmal findet man Hadithe, die widersprüchlich erscheinen. Manchen Gelehrten öffnet Allah subhanahu wa ta'ala ein Tor des Wissens, sodass sie die Hadithe, dass sie sehen, dass die Hadithe nicht widersprüchlich sind. Okay? Und andere sagen, sie sind widersprüchlich. Und deswegen sagen sie, dass der eine muss abrogiert sein. Auf jeden Fall, das sind bekannte Gründe für Meinungsverschiedenheit unter den Ulama. Nicht jeder Gelehrte hat so viel Wissen bekommen wie ein anderer. Die Menschen, die Gelehrten sind verschiedene Stufen an Wissen. Und Allah sagte, وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. Über jedem, derjenigen, der Wissen hat, gibt es jemanden, der Wissen hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala. Und er sagte also, ich schwöre bei demjenigen, der die Samenkorne spaltet, und derjenige, der das Lebendige erschafft. Also er hat uns mit nichts Besonderes ausgezeichnet oder anvertraut oder beauftragt. Es sei denn eine Sache, es sei denn ein Verständnis in Bezug auf das Koran. Das kann sein, dass eine bestimmte Person, sei es von der Familie des Propheten oder anderen, kann es sein, dass sie bestimmte Sachen besser versteht als andere. Kann sein. Und وَمَا فِي هَذِي الصَّحِيفَ. Und er sagt, und auch was in diesen Schriftblättern steht. Er hat Schriftblätter gehabt. Das ist eine Sache, wodurch bestimmte Personen, wie er, ausgezeichnet worden ist gegenüber anderen, die die Schrift eben nicht gehabt haben. Und dann wurde er gefragt, وَمَا فِي هَذِي الصَّحِيفَ. Und was steht in diesen Schriftblättern drin? Sagte, الْعَقْلُ وَفَكَاكُ oder فِكَاكُ الْأَسِيرُ وَأَلَّا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٌ. Er wurde gefragt, was steht in diesen Schriftblättern drin? Er sagte erstens, الْعَقْل, gemeint ist hier damit die Regelungen über das Blutgeld. Das Blutgeld und auch das Blutgeld heißt, wenn jemand einen anderen umgebracht hat, was geschieht in diesem Moment? Oder wenn eine Person einen anderen so verletzt hat, dass er seine Hand verloren hat. Oder einen Finger verloren hat. All das geht zum Fiqh, Regelungen, wie viel Blutgeld man bezahlen muss. Okay, das ist alles, steht da drin. Wafikak oder Fakak, weil es arabisch korrekt, Al-Asir. Das heißt darüber, gemeint ist darüber, dass man die Gefangenen freilassen soll. Und wie gut das ist und so weiter, dass man die anspornt, die Muslimen so das zu tun. وَأَلَّا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٌ. Und dass kein Muslim wegen einem Kafir umgebracht werden darf. Also wenn ein Muslim, allgemein wenn ein Muslim einen Kafir umgebracht hat, auch wenn absichtlich war, wird im Islam nicht hingerichtet dafür. Sondern nur wenn ein Muslim einen Muslim hingerichtet hat. Und bei dem Zimmi gibt es Ikhtilaf. Also wenn ein Muslim einen Zimmi umgebracht hat, gibt es Meinungsverschiedenheiten unter den Ulama. Wie dem auch sei, deswegen darf man nicht denken, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam irgendwie etwas aufgeschrieben hat, ein Testament oder ein Vermächtnis aufgeschrieben hat und bestimmten Leuten gegeben hat, sondern was Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu arda meint, ist hier einfach ein Vermächtnis im übertragenen Sinne, denn das ist das, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hinterlassen hat. Und diese Verse, die wir letztes Mal gelesen haben, beinhalten praktisch die wichtigsten Glauben, also beinhalten wichtige Glaubensinhalte, die wichtigsten überhaupt im Tauhid. قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Euch ist verboten worden, dass ihr ihm etwas beigesetzt, Schirk begeht. Insofern, das ist der wichtigste Tauhid. Und dann noch andere Verbote wie Zina, das Töten von unschuldigen Menschen und so weiter und so fort. Und deswegen sagt der Gelehrte, der dieses Buch erklärt, er sagte, diese sind edle oder gewaltige Verse. Wer sie verinnerlicht und danach handelt, der erreicht diese drei folgenden Eigenschaften. Und zwar Al-Aql, er bekommt Verstand. Und Tadakkur, er wird sich bewusst machen und er wird sich erinnern lassen oder ermahnen lassen. Und Taqwa, er erhält die Gottesfurcht von Allah subhanahu wa ta'ala. Na, dann erwähnt der Autor des Buches einen weiteren Hadith, der den Tawhid, den wir als Muslime für uns verinnerlichen, bestätigt und die Gewaltigkeit dieses Tawhid hervorhebt. Er sagte, also auf jeden Fall der Hadith, den ich vorhin vorgelesen habe von Abdullah ibn Sa'ud, ist bei Al-Tirmidhi. Und er sagte jetzt einen folgenden Hadith. Und der Hadith übrigens, wo Ali radiallahu anhu gefragt wird, ob sie mit etwas Bestimmtes beauftragt worden sind, der Hadith ist bei Al-Bukhari. Okay. Dann sagte der Autor, وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه. Und über معاذ بن جبل رضي الله عنه ist überliefert. Er sagte, كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. Ich war رديف auf Arabisch, derjenige, der mit dem anderen reitet auf seinem eigenen Kamel. Oder hier ist ein Esel. Der Prophet ist geritten auf seinem Esel vorne und معاذ بن جبل hatte die Ehre gehabt, hinter dem Prophet zu reiten auf dem gleichen Tier. Er sagte, ich war eben der Mitreitende mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam auf einem Esel. فقال لي, dann sagte er zu mir, Ja Muaz, O Muaz, أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله? Weißt du, was das Recht Allahs gegenüber den Dienern ist? Und was das Recht der Diener gegenüber Allah ist? Er sagte, قلت الله ورسوله أعلم. Ich sagte, Allah und sein Gesandter wissen besser Bescheid. Er sagte, قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Das Recht Allahs gegenüber den Dienern, den Sklaven, also den Menschen und den Djinn gemeint, ist, dass sie ihm alleine dienen und ihm nichts beigesellen. Keinen Schirk begehen. Keinen Polytheismus, keine Vielgötterei, keinen Götzendienst. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. Und er sagte, und das Recht der Diener ist in Bezug auf Allah, dass er niemanden bestraft, der keinen Schirk begeht. Dass er niemanden bestraft, der keinen Schirk begeht. Dann sagte Mu'adh ibn Jabal, قلتُ يا رسول الله أفلا أبشر الناس? Er sagte, O Gesandter Allahs, soll ich den Menschen nicht diese frohe Botschaft verkünden? Und er sagte, قال لا تبشرهم فيتكلوا. Nein, verkünde es ihnen nicht, denn dann verlassen sie sich darauf. Und der Hadith ist bei Al-Bukhari und bei Muslim. Die Aussage in dem Hadith von Mu'adh ibn Jabal, dass er geritten ist mit dem Propheten auf einem Esel, gemeint ist hier häuslicher Esel. Es gibt zwei Arten von Esel. Es gibt häusliche Esel, Himar Ahli, und es gibt wilde Esel, Himar Wahshi. Und auf wilden Eseln reitet man nicht, man reitet nur auf häusliche Esel. Und er sagte, wie bitte? Welche Esel darf man nicht reiten? Man kann nicht. Wildesel sind wilde Tiere. Man kann nicht auf diesen reiten. Allah, ich bin noch nie auf einen geritten. dann sagt er, na'am, die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, weißt du, was das Recht Allahs gegenüber den Dienern ist? Das heißt, was Allah ihnen zur Pflicht gemacht hat und was sie und wie sie sich gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala zu verhalten haben. Na, und das hat der Prophet als Frage gestellt. Weißt du, was das Recht Allahs gegenüber seinen Dienern ist? Warum? Damit er sich jetzt ganz konzentriert auf die Antwort, die er bekommen wird. Denn wenn man, jeder von uns weiß, wenn man jemanden ruft und ihm sagt, irgendeine Aussage sagt, dann kommt sehr oft die Antwort, wie bitte, was hast du gesagt? Weil man nicht bewusst war, was er gesagt hat. Aber wenn man jemanden erstmal ruft, beim Namen zum Beispiel, und dann auch noch fragt, kennst du dich über das und das aus? Dann sagt er nein und dann wartet er auf eine Antwort. Dann ist er schon konzentriert auf das, was er jetzt hören wird. Und das hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gemacht, denn er war der beste Lehrer und er musste auch dafür sorgen, dass er nicht falsch verstanden wird. Ja, weil wenn er falsch verstanden würde, das wäre eine Katastrophe. Dann, und was ist das Recht der Diener gegenüber Allah? Damit ist gemeint, Das heißt, wie Allah subhanahu wa ta'ala die Diener behandeln wird, wenn sie das erfüllen, was Allah von ihnen verlangt hat. Aber hier ist nicht damit gemeint, dass Allah es sich zur Pflicht gemacht hat. Also allgemein, nichts ist Pflicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Aber er macht sich selbst Sachen vielleicht zur Pflicht. Aber es ist nicht so, dass jemand, von Allah etwas verlangen kann, sondern Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht die Wahrheit und er hält sich an das, was er versprochen hat und uns geben wird, inshallah. Seine Versprechen hält er. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala, weil niemand macht ihm etwas zur Pflicht, hat er sich selbst Folgendes auferlegt. Er sagte subhanahu wa ta'ala in Surah Al-An'am, Seite 134, die 6. Surah, Vers 54. كتب ربكم على نفسه الرحمة. Euer Herr hat sich selbst Barmherzigkeit vorgeschrieben. Euer Herr hat sich selbst Barmherzigkeit vorgeschrieben. Wer von euch in Unwissenheit Böses tut, aber danach dann bereut und es wieder gut macht, so ist Allah oder so ist er allvergebend und barmherzig. Subhanahu wa ta'ala. Und so hat er sich selbst die Barmherzigkeit auferlegt für denjenigen, der etwas Übles tut in Unwissenheit. Das heißt, weil er einfach nicht den vollkommenen Verstand hatte und nicht wusste, was er richtig tun soll. Und er hat danach bereut und danach auch wieder rechtschaffene Taten getan. Ja. Und die Aussage von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, an ya'buduhu, dass das Recht Allahs gegenüber den Dienern ist, dass sie ihm dienen, für ihn Ibadah machen. Okay? Und damit ist gemeint, wie wir schon mal gesagt haben, dass sie sich für ihn erniedrigen, indem sie ihm gehorchen. Dass sie sich für ihn erniedrigen, klein machen und Allah subhanahu wa ta'ala gehorchen. Das ist mit Ibadah gemeint. Weil man macht alles, was Allah subhanahu wa ta'ala von einem verlangt hat und ist nicht zu überheblich wie Iblis. Iblis, sein größtes Problem war, dass er überheblich war, Kibr gehabt hat. Ja. Und dass sie ihm nichts beigesellen, وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا, das heißt in Bezug auf die Gottesdienste und alles, was mit dem Schirk zusammenhängt. Und alles, was mit dem Schirk zusammenhängt und überall und alle Dinge, die in Bezug auf den Schirk verboten sind. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala, deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam es auch allgemein gesagt, dass ihm nichts beigesellen, nichts. Und wenn nichts gesagt wird, ist es ein allgemeiner Ausdruck und er bleibt allgemein und beinhaltet alles. Und beinhaltet sowohl die Gesandten, also man darf weder Allah subhanahu wa ta'ala einen Gesandten beigesellen, oder einen Propheten, oder einen Engel, oder einem nahestehenden Allahs, was man Wali heißt, nahestehender Allahs, ja, oder irgendwelche anderen Sachen. Ja. Dann sagte er, und das Recht der Diener in Bezug auf Allah ist, dass er sie nicht bestraft, oder dass er niemanden bestraft, der ihm nichts beigesellt. Und das ist ein Recht, das Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat, aus seiner Gunst heraus, subhanahu wa ta'ala, und niemand hat es ihm zur Pflicht gemacht, und niemand darf denken, dass die Aussage vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der ihm nichts beigesellt, dass jemand gemeint ist, der einfach Allah nichts beigesellt und dass es nichts zu tun hat mit den Gottesdiensten, die man verrichten muss. Gemeint ist. Manche Leute denken, wenn sie Allah nichts beigesellen, das heißt niemanden anbeten außer Allah subhanahu wa ta'ala und auch in allen Bezügen Arten von Tawhid, dann denken sie, dass sie dann auf jeden Fall schon gemeint sind in diesem Hadith. Nein, in diesem Hadith ist gemeint, أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, dass sie ihm dienen und ihm nichts beigesellen. Zwei Sachen. Es reicht nicht einfach, Allah nichts beizugesellen, sondern die Tat muss auch folgen. Die Taten müssen auch dementsprechend folgen, gemäß dem, was man glaubt. Gemäß dem, was man eben gesagt hat, dass man Allah nichts beigesellt. Und wenn man ihm nichts beigesellt, das heißt, man dient ihm ganz alleine. Und wer ihm alleine nicht dient, hat den Tawhid nicht umgesetzt. Die Frage, was ist mit jemandem, der Allah subhanahu wa ta'ala nicht anbetet und ihn nicht beigesellt, wird er bestraft gemäß diesem Hadith? Die Antwort lautet ja. Gemäß diesem Hadith wird er bestraft. Denn erstens heißt es ein Recht der Diener. In dem Hadith haben wir vorgelesen, ein Recht der Diener. Und damit ist gemeint, das sind Diener. Das sind Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala dienen. Die werden nicht bestraft. Aber diejenigen, die Allah nicht dienen, die werden bestraft. Zweitens, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Aussage gesagt hat, أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا, dass sie ihm dienen und ihm nichts beigesellen. Und dann weiß man, dass mit der Aussage und ihm nichts beigesellen gemeint ist in Bezug auf die Dienerei, in Bezug auf die Gottesdienste. Und das heißt, in Bezug auf die Gottesdienste, die sie verrichten, das heißt, sie tun etwas, in Bezug auf die Gottesdienste, die sie verrichten, gesellen sie Allah nichts bei. Okay, beten sie Allah subhanahu wa ta'ala alleine an. Und das weist darauf hin, dass mit der Aussage und sie gesehen ihm nichts bei, in Bezug auf die Gottesdienste insbesondere gemeint sind. Weil das war auch der größte Konflikt zwischen dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam und den damaligen Arabern. Sie haben ja Allah subhanahu wa ta'ala andere Götter beigesellt in Bezug auf die Gottesdienste. No. Dann die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam oder überhaupt die Aussage einer Frohbotschaft, Al-Bishara auf Arabisch, weil Mu'adh ibn Jabal sagte, soll ich den Menschen nicht diese Frohbotschaft verkünden und ihnen das mitteilen? Wer keinen Schirk begeht, wird nicht bestraft werden. Soll ich das den Menschen sagen? Und diese Aussage ist ja eine Frohbotschaft. Ja. Und wie gesagt, und er sagte, لا تبشرهم, das heißt, und verkünde es ihnen nicht. Verkünde es ihnen nicht. Und worauf ich nur hinweisen will, dass für diejenigen, die es interessiert, das Wort Bishara auf Arabisch wird sowohl verwendet für Sachen, die gut sind, also ich verkünde dir das Paradies zum Beispiel, ja, oder auch für schlechte Sachen. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, wie Allah sagt, Surat al-Shiqaq, und verkünde ihnen schmerzhafte Strafe. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Insofern, das Wort wird für Übles und für Gutes verwendet, aber meistens für gute Sachen verwendet. Bishara als Frohbotschaft wird zumeist verwendet. Und deswegen ist die Bedeutung des Hadithes oder die Aussage des Propheten la tubashirum, verkündet es ihnen nicht, also und das ist ein Verbot, es ihnen, den Menschen einfach so zu verkünden. Und die Bedeutung des Hadithes ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala niemanden also bestraft, der ihm nichts beigesellt. Und dass die Sünden, die ein Diener begeht, dadurch vergeben werden, indem man den Tawhid umsetzt. Und dass die Sünden vergeben werden, wenn man den Tawhid richtig umsetzt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es ihm verboten, den Menschen einfach zu verkünden, diese Sache, damit sie sich nicht auf diese Frohbotschaft verlassen. Und nicht das und dann dabei vergessen, das umzusetzen, was sich daraus ergibt. Man denkt, man gesellt Allah also nichts bei, und dann, wie heißt es, begeht man vielleicht nicht die Gottesdienste, die man hätte vorher, verrichtet hätte, und man würde die Taten unterlassen, und dann würde man nicht mehr unter die Kategorie fallen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam, den er hier die frohe Botschaft verkündet. Denn man sagt Sünden, also Sünden überhaupt, was ist der Ursprung von Sünden? Normalerweise die eigene schlechte Neigung, Al-Hawa, die eigene schlechte Neigung. Der Mensch neigt zum Schlechten, oft, in vielen Dingen. Neigt er Schlechtes, zum Beispiel, er neigt dazu, aus Faulheit ein Gebet nicht zu verrichten. Eher als ein Gebet zu verrichten, normalerweise. Ja. Und insofern sind die meisten Sünden sind aus der persönlichen Neigung, aus der eigenen Neigung, Al-Hawa. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat davor gewarnt, dass man seiner eigenen Neigung immer folgt, denn die Neigung führt meistens zu üblen Sachen. Deswegen sagt er subhanahu wa ta'ala auf Seite 501 Surah Al-Jathiyah, Sura 45, sagt er, Vers 23, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ. Was meinst du wohl zu jemandem, der sich als seinen Gott seine Neigung genommen hat? Der sich als seinen Gott seine Neigung genommen hat. Also, wenn jemand immer nur seiner eigenen Neigung folgt und sagt, ich möchte nicht den Islam annehmen, weil du hast verboten, weil, dann in Wirklichkeit seine Neigung ist sein Gott geworden, weil er folgt seiner Neigung. Oder der Shaitan oder was auch immer. Und na, inwiefern, was war der Grund, warum der Autor diese Verse und diese Hadithe erwähnt hat? Denn daraus ergeben sich wunderbare Vorteile, die wir inshallah uns anschauen möchten. Und zwar ziemlich genau 24 Stück an der Zahl. Und zwar, er hat diese Hadithe und diese Verse erwähnt, um die Vorzüglichkeit des Tawhid zu verdeutlichen und hervorzuheben. Und dass der Tawhid, wenn man ihn richtig umsetzt, ein Grund dafür ist, dass man bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht bestraft wird. Erstens, Vorteile. Dinge, die man aus diesen Versen, die wir erwähnt haben in den letzten Unterrichten, erschließen kann. Erstens, die Weisheit, die dahinter steckt, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Jinn und die Menschen erschaffen hat. Und dies ist entnommen aus der Aussage Allahs. Ich werde jetzt nicht nochmal jedes Mal erwähnen, welche Stellen das waren und so, das haben wir ja schon erwähnt. Die Aussage Allahs, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen. Nur erschaffen, damit sie mir dienen. Surat al-Dhariyat. Und die Weisheit, die dahinter steckt, ist eben, dass Allah subhanahu wa ta'ala dienen soll und nicht eben, dass man dieses Leben genießt, indem man isst und trinkt und heiratet und sonst etwas macht. Das ist nicht der Sinn dieses Lebens. Und das ist ein Sinn, dass man überlebt. Man muss essen, trinken, schlafen, heiraten, dass man überlebt. Die Menschen überleben, aber nicht damit sie, das ist nicht der Grund der Erschaffung. Das ist der Grund, warum sie erschaffen worden sind. Zweitens, dass Ibadah, der Gottesdienst, schlechthin ist der Tawhid umzusetzen. Das ist gemeint mit Gottesdiensten überhaupt. Denn die Gottesdienste sind auf dem Tawhid aufgebaut. Oder die Gottesdienste basieren auf dem Tawhid. Wer nicht den Tawhid umsetzt, der islamische Monotheismus, wenn man das so übersetzen darf, wer das nicht umsetzt, dessen Gottesdienste sind in Wirklichkeit keine richtigen Gottesdienste. Und gerade deswegen, weil wir haben erwähnt, dass die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala und ich habe die Jinn und die Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen, dass es in manchen Tafsir heißt es, damit sie den Tawhid umsetzen oder damit sie mich als den einen verehren oder ähnliches. Also auf jeden Fall den Tawhid umsetzen. Und der Beweis dafür, dass eine Tat nichtig ist, also nichts wert ist, wenn man sie verrichtet für jemand anderen aus Allah subhanahu wa ta'ala, ist der Beleg bei Muslim, wo der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, in Hadith Qudsi. Er erzählt uns ein Hadith Qudsi. Qala Allah ta'ala, Allah der Erhabene hat gesagt, Ana aghna shuraka'i an ash-shirk. Ich bin derjenige, der den Schirk von allen Teilhabern am wenigsten braucht. Ich bin derjenige, der den Schirk von allen Teilhabern am wenigsten braucht. Also, wenn jemand Allah subhanahu wa ta'ala zum Teilhaber macht, und sein Gebet macht für Allah und für den, dann sagt Allah, ich bin derjenige von diesen allen, der dieses Gebet am wenigsten braucht. Ana aghna ash-shuraka'i 'an ash-shirk. Man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'a ghayri taraktuhu wa shirkah. Wer eine Tat begeht und mich darin zum Partner macht, also mit anderen, den werde ich verlassen und seinen Schirk ebenfalls. Den werde ich verlassen und seinen Schirk ebenfalls. Ja. Und der Autor sagte, in Bezug auf den zweiten Vorteil, den man aus den Versen und den Hadithen, die wir erwähnt haben, erschließen kann. Er sagte, الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. Das heißt, dass der Gottesdienst ist der Tawhid. In Wirklichkeit ist der Tawhid, denn darum geht es überhaupt im Streit. Und gemeint ist damit im Streit zwischen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und den Quraysh. Denn die Qurayshiten haben an Allah geglaubt und haben Allah sogar angebetet und haben sogar die Kaaba gehabt, das war das Haus Allahs schon immer. Und sie haben auch Tawaf gemacht um die Kaaba für Allah subhanahu wa ta'ala und sie haben auch gebetet und sie haben auch andere Gottesdienste verrichtet, aber nicht mit Ikhlas, also nicht für Allah alleine. Das war der Unterschied. Und deswegen ist es so, als hätten sie nichts getan. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat al-Tauba als Beweis dafür, dass ihre Taten nicht angenommen werden, weil sie Allah etwas beigesellt haben, weil sie Schirk gegangen haben, sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Seite 195 in Surat al-Tauba, Surah Nummer 9. Er sagt es, A'udhu billahi min shaitan al-rajim. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Er erwähnte einige Sachen, aber das Wichtigste ist Folgendes. Vers 54. Und nichts anderes verhindert, dass ihre Ausgaben von Allah angenommen werden, ihre Sadaqa, ihre Spenden, angenommen werden von Allah, als dass sie Allah und seinen Gesandten verleugnen. Der dritte Vorteil, den man aus diesen Hadithen und Versen schließen kann, ist, darin befindet sich, in dem, was wir gesagt haben, befindet sich, oder er sagte, dritte Vorteil ist, أَنَّ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ لَمْ يَعْبُدِ اللَّهِ. Wer den Tauhid nicht umsetzt, der hat Allah in Wirklichkeit nicht angebetet und nicht ihm gedient. فَفِيهِ مَعْنَى قَوْلِهِ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Er sagte, und darin befindet sich auch die Bedeutung der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, und ihr betet nicht an, was ich anbete. Und ihr betet nicht an, was ich anbete. Also normalerweise würde man doch denken, sie beten doch Allah an, die Mushrikin. Und sie beten Allah an und andere. Aber der Prophet sagt hier, sollte er sagen zu den Qurayshiten, ihr betet in Wirklichkeit, ihr betet gar nicht Allah an, wie ich das verstehe. Weil ihr macht Schirk. Deswegen eurer Gottesdienst, ob ihr tut oder nicht tut, ist egal. Es wird sowieso nicht angenommen werden. Na. Der vierte Errungenschaft aus diesen Hadithen und Versen, die Weisheit, die dahinter steckt, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Gesandten entsandt hat. Denn wir haben den Vers erwähnt, dass Allah gesagt hat, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, und wir haben in jeder Gemeinschaft einen Gesandten entsandt. أَنِ اعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ, dass ihr Allah dienen sollt und den Götzendienst meiden sollt. Also ist die Weisheit der Entsendung der Gesandten immer gewesen, zu Allah subhanahu wa ta'ala alleine aufzurufen und dass man den Schirk und Tagut, wir haben geredet über Tagut, was bedeutet und so weiter, dass man das vermeidet, ihm aus dem Weg geht. Fünftens, die fünfte Errungenschaft. أن الرسالة عمت كل أمة. Dass eben die Botschaften Allah subhanahu wa ta'ala zu jedem Volk gelangt ist. Dass die Botschaften Allah zu jedem Volk gelangt ist. Denn wir haben gesagt, Allah hat gesagt, wahrlich, und wir haben wahrlich in jeder Gemeinschaft einen Gesandten, oder unter jeder Gemeinschaft einen Gesandten erweckt. Einen Gesandten erweckt. Die sechste Errungenschaft. أَنَّ دِينَ الْأَنْبِيَاءِ وَاحِدْ. Die sechste Errungenschaft ist, dass die Religion der Propheten eine einzige ist. Und das ist wieder aus dem gleichen Vers entnommen, wie wir gerade erwähnt haben. Und auch die Aussage Allahs, subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Und wir haben vor dir keinen Gesandten entsandt, es sei denn, wir haben ihm eingegeben, dass es keinen Gott gibt außer mir, so dient mir. Also jedem Propheten, jedem Gesandten hat Allah subhanahu wa ta'ala das eingegeben, und somit ist die Religion von allen Propheten eine einzige gewesen. Der Glaube von allen Propheten war alle eine einzige. Und das widerspricht nicht der Aussage Allahs subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Ma'idah, wo er sagte, und das manche Leute, vielleicht verwechseln sie das, ja. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-Ma'idah, Surah Nummer 5, Vers 48, für jeden von euch haben wir ein Gesetz und einen deutlichen Weg festgelegt. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Für jeden von euch haben wir ein Gesetz und einen deutlichen Weg festgelegt. Also, es kann sein, dass in der Religion, in der Scharia von Musa a.s. andere Gesetze gegolten haben, als in der Scharia von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir wissen, dass zum Beispiel Musa a.s. musste nicht in seiner Gemeinschaft 5 Gebete verrichten. Das wissen wir aus dem Hadith von Isra, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann Musa gesagt hat, dass jetzt 5 Gebete nur noch sind. Und dann sagte er, der soll nochmal zu Allah gehen und ihm nochmal darum bitten, dass es noch verringert wird, denn er hat das schon mit den Kindern Israels ausprobiert und es hat nicht geklappt. 5 Gebete waren ihm auch schon zu viel. Also wissen wir, dass den Kindern Israels waren weniger Gebete auferlegt. Okay? Und das kann sein, dass die Gesetze unterschiedlich waren. Und wir wissen mit Gewissheit, dass Dinge den Muslimen zur Zeit von Musa verboten waren, die zur Zeit von Isa dann wieder erlaubt worden sind. وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. Das heißt, und damit, Isa sagt, und damit ich euch einen Teil dessen, was euch verboten worden war, wieder erlaube. Ja. Und das ist ein Beweis dafür, dass es kann sein, dass in der Scharia von Musa oder der Scharia von Isa und der Scharia von Muhammad, Allah Segen halt auf ihnen allen, unterschiedliche Gesetze gegeben hat. Unterschiedliche Gesetze gegeben hat als die Scharia. Aber nicht der Glaube. aber nicht der Glaube, sondern der Glaube war ein einziger und der Beweis dafür ist nochmal deutlich zu sehen. Das ist auf der Seite 448 in Surat. Nee, das ist nicht 448, Surah Nummer 13, Surah Nummer 42, Vers 13, Surah Ash-Shura, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. Er hat euch von der Religion festgelegt, was er Nuh anbefahl. Und was wir dir als Offenbarung eingegeben haben. Und was wir Ibrahim, Musa und Isa anbefahlen. Haltet die Vorschriften der Religion ein und spaltet euch nicht in Gruppen. Und spaltet euch nicht in Gruppen. Und warum diese fünf Propheten erwähnt? Weil das sind die Ulul Azm. Das sind die fünf standhaftesten Propheten. Man sagt, die besten Propheten, Gesandten Allahs, sind diese fünf. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Musa, Isa, Ibrahim und Nuh, genau. Und der Beste von ihnen ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der Beleg dafür ist, dass der Prophet gesagt hat, Ana Sayyidu waladi Adam wala fakhr. Also, ich bin der Führer der Söhne Adams und das sage ich nicht aus Überheblichkeit, ohne Überheblichkeit. Und der Beweis dafür ist auch die vielen Vorzüge, die er erhalten wird am Tag der Auferstehung, besonders die große Shafa'a, die große Fürsprache von ihm sallallahu alaihi wasallam. Und das widerspricht nicht der Aussage des Propheten, la tufaddiluni ala Musa. Zieht mich nicht Moses vor, oder stellt mich nicht über Moses. Sondern die Gelehrten haben gesagt, das ist eine Art von Bescheidenheit vom Propheten gewesen. Tawadu' von ihm. Aber seine Aussage, ich bin der Führer der Söhne Adams, musste er sagen, denn er ist der Verkünder der Botschaft von Allah. Und wer sollte es sagen, wenn er es nicht sagt? Nach ihm kommt niemand mehr, dass er das sagen kann. Niemand kommt nach Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um ihn zu loben. Deswegen musste er das selbst verkünden. Sallallahu alaihi wasallam. Später. Die siebte Angelegenheit, die sich ergibt, ist, sagt der Autor, al-mas'alatu al-kabira, an ibadat Allah la tahsuru illa bil-kufri bil-tawut. Er sagte, und zwar, dass die Dienerschaft in Bezug auf Allah oder das Dienen Allahs wird erst richtig umgesetzt, wenn man die Götzen und die falschen Götter leugnet. Und die falschen Götter leugnet und sagt, die sind einfach falsche Götter. Die sind gar keine wahren Götter. Erst dann. Denn wer Allah subhanahu wa ta'ala anbetet und ihn alleine anbetet, aber trotzdem an andere Götter glaubt im Herzen, dann ist er kein Muwahhid. Dann hat er nicht den Tawhid umgesetzt. Überhaupt nicht. Und deswegen hat der Autor gesagt, das hat er die große Angelegenheit bezeichnet. Vorsicht und ein Hinweis. Man darf nicht über eine bestimmte Person sagen, sie ist Mushrik. Oder diese Person ist Kafir. Oder diese Person ist mal'un, verflucht. Man darf nicht auf eine bestimmte Person zeigen und das sagen. Darf man nicht. Denn damit eine Person wirklich Mushrik wird oder Kafir wird oder verflucht wird, mal'un wird, ja, Kafir, ungläubig und Mushrik, ein Götzendiener wird, ja, dafür gibt es Ursachen und es gibt auch Hinderungsgründe. Es gibt Ursachen und es gibt Hinderungsgründe. Und das will ich jetzt kurz erläutern. Zum Beispiel, eine Ursache dafür, dass man verflucht wird, von Allah subhanahu wa ta'ala und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen, ja, wenn man zum Beispiel Zinsen nimmt oder gibt. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, La'an Allahu akil al-riba, wa mukilahu wa shahidehi wa katiba. Also, Allah hat verflucht, derjenige, der die Zinsen verschlingt, und der sie aufschreibt und der sie gibt, und derjenige, der es bezeugt. Also, das heißt, das sind Ursachen dafür, dass man die La'na, den Fluch von Allah subhanahu wa ta'ala, erhält. Gut. Aber es gibt auch Dinge, die dazu führen, dass man diesen Fluch trotzdem nicht erhält, wie zum Beispiel Unwissenheit, Jahl. Oder zum Beispiel Shubha, wenn es dir nicht klar war, dir war nicht klar, ist das Zinsen oder nicht Zinsen. Denn es gibt, wenn wir inshallah eines Tages kommen werden im Fiqh, gibt es Angelegenheiten über Riba, die sind nicht für die meisten Leute so eindeutig. Für die meisten Leute nicht eindeutig. Ja, die meisten Leute denken, Zinsen ist nur, dass ich Geld gebe und mehr Geld verlange. Ja, oder umgekehrt. Ich gebe mehr Geld, verlange mehr Geld, als ich gegeben habe. Ja? Manche Leute denken, das ist die einzige Form von Zinsen. Ist aber nicht. Und deswegen, es gibt Sachen, die sind den meisten Leuten nicht klar. Und das sind Hinderungsgründe dafür, dass man die La'na erhält, den Fluch erhält. Man hält eben nicht. Ja. Und ebenso, Schirk. Denn es kann sein, dass manche Leute Schirk begehen, aber man hat ihnen noch nicht klar gemacht und deutlich gemacht, dass das, was sie tun, eine Form des Schirk ist. Weil zum Beispiel ihre Gelehrten zu wenig dafür getan haben, dass sie dieses Wissen erlangen. Das kann sein. Na. Und ebenso umgekehrt, bei den positiven Dingen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wer Ramadan durchfastet, an ihn glaubend und nach Belohnung strebend, hoffend, ja, werden seine Sünden vergeben, die er begangen hat. Seine vergangenen Sünden alle vergeben. Wenn jemand jetzt gefastet hat und sagt, ich habe daran geglaubt und so weiter und so fort, sagen wir die Person, über die Person jetzt, ihre Sünden sind vergeben worden? Nein, machen wir nicht. Genau das Gleiche machen wir nicht. Denn genauso, das ist eine Ursache dafür, dass einem vergeben wird, aber es gibt auch Hinderungsgründe dafür, dass einem nicht vergeben wird. Unter anderem dafür, dass man nicht richtig gefastet hat, oder Allah weiß am besten Bescheid. Oder manche Leute, yani Allah musta'an, sie beten nicht. Ja. Sie fasten Ramadan und glauben daran und so, aber sie beten nicht. Dann diese Person, ihre Taten sind nichtig. Und der Beweg dafür ist, dass der Prophet gesagt hat, am Tag der Auferstehung, hat er gesagt, die ersten Taten, für die man zur Rechenschaft gezogen wird, أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة, ist das Gebet. فإن صلحت صلح العمل كله. Das heißt, wenn es richtig war, dann sind alle anderen Taten auch richtig gültig und inshallah angenommen. Und فإن فسدت, und wenn es nichtig war, فسد العمل كله, dann sind alle anderen Taten auch nichtig. Das ist ein Beweis. Das hat nichts mit Iman und Kufr zu tun. Das hat damit nichts zu tun. Es hat nur damit zu tun, wer fastet und nicht betet, er kann davon ausgehen, dass sein Fasten nichts bringt. Was sagen wir zu dieser Person jetzt? Brauchst du auch nicht fasten? Nee. Wir sagen, ich faste weiter. Ja, weil inshallah eines Tages wird er wieder beten und dann ist er daran gewohnt zu fasten. Also nicht, dass man ihm jetzt sagt, du brauchst nicht fasten. Nee. Man spornt ihn an, inshallah, dass er anfängt zu beten. Genauso, wenn wir jemanden vorfinden, dass er auf einem Weg, wo die Menschen laufen, sein Geschäft verrichtet. Der Prophet hat gesagt, ittaqul mala'in. Das heißt, fürchtet euch vor den euch Fluchenden. Das heißt, es gibt Dinge, wie man sie tut, man wird verflucht. Aber von wem? Von den Menschen. Denn wenn jemand, läuft auf einem Weg und möge Allah uns und euch bewahren davor und dann auf eine Unreinheit tritt oder so, dann kann es sein, dass aus seinem Zorn heraus Dua macht gegen die Person, die das getan hat. Oder flucht gegen die Person, die das getan hat. Und deswegen hat er das bezeichnet als Dinge, die einen dazu bringen, dass man verflucht ist. Na. Und wie gesagt, wenn jemand das heißt, wenn jemand etwas getan hat, so in dieser Hinsicht, sagt man jetzt, er ist verflucht? Nein. Gemeint ist, er wird verflucht werden von den Menschen, wenn er so etwas getan hat. Genauso, wenn man sieht, dass jemand zu einem toten Menschen betet, bei einem Grab oder irgendwo anders, dann sagen wir auch nicht, diese Person ist Muschrik, sondern wir sagen, das, was er tut, ist Schirk. Und es sieht so aus, als wäre er Muschrik. Und wenn er sich daran, wenn man ihm, wie heißt es, denn es kann sein, dass er das nicht weiß, dass er es nicht tun darf und so weiter und so fort. Und wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, man darf nicht über eine bestimmte Person sagen, er ist Muschrik oder Munafiq oder Mal'un oder sonst irgendetwas. Es sei denn, man hat, sei die Person hat das verstanden und sie bleibt immer noch an diesem Glauben. Zum Beispiel, wenn jetzt zu uns ein Jude oder Christ kommt. Jude oder Christ, wir können nicht über ihn sagen, er ist Muslim. Wir wissen, wenn er als Jude oder Christ geboren ist und er diesen Glauben verinnerlicht hat und Jude und Christ ist, ja, dann wissen wir, er ist Kafir. Er ist ungläubig, er ist kein Muslim. Okay, das können wir mit Gewissheit sagen. weil er, das ist sein Glaube. Ja. Aber wichtig ist jetzt, besonders in Bezug auf Muslime, die bestimmte Sünden begehen, dass man sie nicht aus dem Islam gleich rauswirft, nur weil sie eine bestimmte Sünde begehen. Das ist gefährlich. Achtens, أَنَّ الطَّاغُوتَ عَامٌ فِي كُلِّ مَا عُبِدَ مِن دُونِ اللَّهِ. Das heißt, Götzendienst ist allgemein gefasst in Bezug auf alles, was angebetet wird, außer Allah. Alles. Alles. Seien es, wie wir gesagt haben, wie Ibn Qayyim rahimahullah gesagt hat, seien es, sei es ein Götzen, ein wirklicher Götzen, den man anbetet, eine Statue oder so etwas, oder sei es ein Gelehrter, dem man gehorcht in Dingen, denen man nicht gehorchen darf, weil er einem sagt, was halal und haram ist, obwohl er es falsch ist, was er sagt. Er sagt, das halal ist haram, das haram ist halal, und man glaubt ihm, und weil man damit zufrieden ist, das ist auch eine Form von Tagut. Und, oder man gehorcht einem Regierenden, der etwas Verbotenes erlaubt, erklärt oder umgekehrt. Man gehorcht in dieser Sache, damit gemeint. Also wenn ein Regierender, zum Beispiel in Deutschland, jetzt zum Beispiel, die Regierenden sagen, man darf Zinsen nehmen. Im Gegenteil, das ist ein normales Geschäft hier. Zinsen nehmen, geben, normales Geschäft. Wer jetzt sagt, weil die Regierenden es erlaubt erklären, ist es auch halal, das ist eine Form von Tawhut. Das ist, dass die Kufar, ein sowieso Tawarit sind, ist keine Frage. Aber ich meine, das ist für uns entscheidend. Wir wissen zwar, dass sie es erlaubt haben, aber nur dadurch, dass sie es erlaubt haben, ist nicht halal geworden. Ist nicht halal geworden. Und das ist sehr wichtig in Bezug auf interne Sachen. Interne Sachen, nämlich im Islam. Und zwar hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, gesagt, es kann sein, dass zwei von euch zu mir kommen, damit ich zwischen ihnen richte. Innakum tahtasimuna ilay, sagt er. Es kann sein, dass zwei Streitende zu mir kommen, damit ich eben zu ihnen richte. Und dann sagt er, es kann aber sein, dass der eine besser reden kann als der andere. Siehe Anwälte und so etwas. Kann sein, dass der eine kann besser reden als der andere. Und dann sagt er, und dann kann es passieren, dass ich als Richter, der Prophet sozusagen spricht, es kann passieren, dass ich als Richter dem einen Muslim ein Recht gebe, was eigentlich dem anderen gehört. Und dann sagt der Prophet sozusagen, wenn ich das tue, oder sagt er, der soll es dann nicht nehmen. Der andere soll es nicht nehmen, wenn ich ihm ein Recht zuspreche, was dem anderen gehört. Denn er sagte, wenn ich das tue, dann habe ich ihm wirklich ein Stück der Hölle gegeben. Deswegen soll er das nicht nehmen. Und als der Prophet sagt, das einmal passiert ist, haben die zwei Sahaba, als sie das gehört haben, weil sie sich gestritten haben, eine bestimmte Angelegenheit, und als der Prophet sagt, das gehört hat, ihnen gesagt hat, dann ist jeder von ihnen aufgestanden und hat gesagt, mein Recht gehört ihm, und der andere sagt, mein Recht gehört ihm. Fertig. Weil sie Angst gehabt haben, etwas zu nehmen, was ihrem Bruder gehört. Und darin ist, was mich jetzt besonders interessiert in diesem Hadith, den ich erwähnt habe, ist die Tatsache, dass nur weil ein Richter etwas dir gibt, ein Recht gibt in diesem Leben, das heißt nicht, dass es halal ist. Das heißt noch lange nicht, dass es halal ist. Und viele Menschen, sie gehen zum Gericht und sagen, ah, subhanallah, der Richter hat mir das aber gegeben. Und sie wissen im Herzen, sie wissen ganz genau, was sie bekommen haben, steht ihnen eigentlich gar nicht zu. Ist haram. Und deswegen dürfen sie es nicht nehmen. Und alhamdulillah, wa alaikum salam. Und deswegen, die einzige Möglichkeit, wie man als gläubiger Mensch wirklich gläubig sein kann, ist, indem man an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Deswegen sagt der Professor immer, man kann yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wer an Allah glaubt und den jüngsten Tag. Denn wer an den jüngsten Tag glaubt, der weiß, dass diese Geheimnisse, die er in diesem Leben hat, werden dort offenbart. Yawma tubila sarair. Also am Tag der Aufstehung werden die Geheimnisse entlüftet, die man gehabt hat. Ja. Und deswegen kann es nur auf dieser Erde Frieden geben unter den Menschen, wenn sie Glauben haben an Allah und den jüngsten Tag, an Yawm al-Qiyamah. Denn du kannst in diesem Leben vom Gericht flüchten, von der Polizei flüchten, von den Leuten flüchten und ihre Rechte wegnehmen, aber am Tag der Aufstehung geht das nicht mehr. Und wer nicht an das Jenseits glaubt, er wird Unheil stiften auf Erden. Warum denn nicht? Er glaubt, er wird nicht gefasst werden. Er glaubt, er kann entkommen. Und derjenige, der glaubt, er kann nicht entkommen, der wird es auch nicht tun. Und deswegen kann es auf dieser Welt nur wirklichen Frieden geben, wenn die Menschen an Allah und den jüngsten Tag glauben. Neuntens, عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام. Die gewaltige Angelegenheit oder die gewaltige Stellung der drei Verse, der drei nicht abrogierten Verse von Surah Al-An'am, die wir erwähnt haben, mehrfach erwähnt haben, wo Abdullah ibn Mas'ud gesagt hat, wer das Testament oder Vermächtnis des Propheten, der von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sehen möchte, lesen möchte, der soll die folgenden Verse lesen. Das haben wir erwähnt. Und der Beweis, dass sie nicht abrogiert sind, ist, weil Abdullah das halt gesagt hat. Abrogiert heißt aufgehoben. Es gibt Verse im Koran, sie gibt es noch, aber sie gelten nicht mehr für uns. Und diese Verse, die Abdullah vorgelesen hat, sie gelten noch. Und der Beweis dafür ist, dass er gesagt hat, das Testament, das Vermächtnis von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, worüber sein Siegel, worüber sein Stempel ist. Das heißt, er ist gestorben, das gilt noch bis zum Tag der Auferstehung. Zehntens, die nicht abrogierten Verse von Surat al-Isra, die Nachtreise. Und das ist die Aussage Allahs subhanahu wa ta'ala. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. Und dein Herr hat bestimmt, dass ihr nur ihm dienen und zu den Eltern gütig sein sollt. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Und das geht weiter, bis die Aussage, und ebenso die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, bis er sagte, subhanahu wa ta'ala, bis zum Vers, also es beginnt beim Vers 22. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. Setze neben Allah keinen anderen Gott, sonst wirst du gescholten und im Stich gelassen werden. Und ebenso die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Wer immer das schnell Eintreffende will, also das Diesseits, dem gewähren wir darin schnell, was wir wollen, demjenigen, den wir wollen. Hierauf haben wir für ihn die Hölle bestimmt, der ausgesetzt sein wird, mit Vorwürfen behaftet und verstoßen. Mit Vorwürfen behaftet und verstoßen. Allah subhanahu wa ta'ala erinnert uns daran, weist uns darauf hin und sagte, in Bezug auf die Verse, die er erwähnt hat, um das zu betonen, wie wichtig die Verse sind, die er hier in Surat Isra erwähnt hat, sagte er am Ende der Verse, ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ. Das ist was von dem Herr, das ist etwas von dem, was dir dein Herr an Weisheit eingegeben hat. Und das umfasst somit alle Verse, die vorher erwähnt worden sind in Surat al-Isra. Und er begann damit, er begann natürlich mit dem Tawhid. Das war der Grund, warum der Vers erwähnt worden war. Und er endete diesen Vers mit der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. Und das weist darauf hin, ich lese mal vor, setze neben Allah keinen anderen Gott, sonst wirst du gescholten und im Stich gelassen dasitzen. Und auch das Wort dasitzen weist auf eine weitere Erniedrigung hin, und zwar, dass er nicht einmal steht, denn der Stehende ist höher als der Sitzende und der Sitzende ist noch mehr erniedrigt als der Stehende. Und er wird getadelt, in die Hölle geworfen und er wird auch verstoßen werden und er wird im Stich gelassen werden, sogar schon im Diesseits, noch vor dem Jenseits. Ja. Die elfte Errungenschaft, der elfte Vorteil, ist der Vers aus Surat al-Nisa. Er sagte, Ayat Surat al-Nisa, allati tusamma Ayat al-Huquq al-Ashara. Und zwar, der Vers von Surat al-Nisa, der als der Vers der Rechte, der Vers der zehn Rechte bezeichnet wird, wo Allah subhanahu wa ta'ala anfing und sagte, wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a, und dient Allah und gesellt ihm nichts bei. So ist das eheste Anrecht, das wichtigste Anrecht, Allah subhanahu wa ta'ala ist eben der Tawhid, und danach kommen erst alle anderen Rechte. Und alle anderen Rechte erhält man erst, wenn man dieses Recht Allah gegeben hat. Alle anderen Rechte von Allah erhält man erst, wenn man dieses Recht Allahs ihm gegeben hat, den Tawhid. Und deswegen, als Hakim ibn Hizam radiallahu anhu den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt hat, darüber, dass man in seiner Jahiliyyah hat man vielleicht Sadaqa gegeben, hat man gefastet oder gebetet oder man hat auch Sklaven freigelassen und man hat auch die Verwandtschaftsbande gepflegt. Und er fragte, hal lahu min ajr, also jemand, der so etwas tut, bekommt er Belohnung dafür das, was er damals getan hat. Und dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, aslamta ala ma aslafta min al khair. Aslamta ala ma aslafta min al khair. Der Hadith ist bei Muslim und ich habe ihn versucht zu übersetzen mit der Bedeutung, und zwar, du hast den Islam angenommen und das Gute, was du hinterlassen hast, mitgenommen. Und das Gute, was du hinterlassen hast, mitgenommen. Eine Auslegung dieser Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, dass man belohnt wird für das, was man früher getan hat, ganz einfach. Man wird, wenn man Muslim wird, belohnt für die guten Sachen, die man getan hat, als man kein Muslim war. Eine zweite ist, dass man einfach dass man die guten Charaktereigenschaften beibehält, die man getan hat früher. Man wird sie auch noch in Zukunft weiterhin tun. Und eine dritte Aussage ist, in Bezug auf diesen Hadith, ist, dass man den Segen der guten Taten, dass der Segen der guten Taten, die man in seiner Jahiliyyah getan hat, einen noch einholt, bis man bis zum Ende seines Lebens noch einholt. Und als Muslim profitiert man noch vom Segen, von der Baraka, der guten Taten, die man verrichtet hat. Na. 18. Der Hinweis auf das Vermächtnis des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam bei seinem Tod. Denn das ist im Hadith von Ibn Mas'ud radiallahu anhu, den wir erwähnt haben, erwähnt. Doch in Wirklichkeit hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht ein Vermächtnis irgendwie geschrieben oder hinterlassen. Sondern er hat Folgendes gesagt, er hat uns darauf hingewiesen, dass wenn wir uns an das Buch Allahs halten, dann werden wir niemals in die Irre gehen. Und unter anderem weist darauf hin, der Vers in Surat An'am, den wir erwähnt haben, Vers 151. 13. Dass man das Recht Allahs uns gegenüber kennt. Eben, dass man ihm dient und ihm nichts beigesellt. 14. Dass man das Recht der Diener dass man das Recht der Diener in Bezug auf Allah kennt. Also 13. was ma'rifatu haqqillahi alayna, das Recht Allahs in Bezug auf uns. Und 14. ist das Recht der Diener in Bezug auf Allah, wenn sie ihr Recht Allah geben. Und zwar, dass Allah subhanahu wa ta'ala niemanden bestraft, wenn er ihm nichts beigesellt. Aber wer Allah etwas beigesellt, so läuft er darauf hinaus und dürfte auf die Gefahr hinaus, dass er bestraft werden wird von Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah uns davor bewahren. 15. Die Aussage, أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. Dass diese Angelegenheit, die folgende Angelegenheit, niemand kannte außer wenigen von den Gefährten. Oder wortwörtlich übersetzt, dass diese Angelegenheit die meisten Sahaba nicht kannten. Dass diese Angelegenheit die meisten Sahaba nicht kannten. Welche Angelegenheit? Und zwar im Hadith von Mu'adh ibn Jabal, wo er hinter dem Propheten auf dem Esel saß und der Prophet hat am Ende wurde gefragt, soll ich das nicht den Menschen verkünden? Und dann sagte er nein. Er sagte er nein. Das weist darauf hin, dass die meisten Sahaba davon nichts gewusst haben. Und dass Mu'adh ibn Jabal einer der wenigen war, die es gewusst haben, vielleicht der einzige war, der das gewusst hat. Aber wann hat Mu'adh ibn Jabal das erzählt den Menschen? Bevor er gestorben ist. Bevor er gestorben ist, hat er den Hadith weitergegeben. Und zwar heißt es im Hadith, er hat es weiter erzählt, aus Angst davor, eine Sünde zu begehen. Denn er hatte Angst davor, das Wissen für sich selbst zu behalten. Wenn er gestorben wäre, wäre der Hadith verloren gegangen. Und deswegen hat er diesen Hadith weitergegeben. Und Mu'adh ibn Jabal hat verstanden, was der Prophet meinte. Er hat verstanden, der Prophet, was er meinte, nicht, dass das Wissen geheim gehalten werden soll, sondern gemeint ist damit, dass wenn die Menschen davon alle erfahren, dann kann es passieren, dass viele von ihnen nicht mehr beten werden oder ihre Handlungen werden sie nicht mehr verrichten. Das ist der Grund. Und Mu'adh hat das auch verstanden, weil hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam gewollt, dass niemand das weiß, hätte das niemandem gesagt. Aber weil das Mu'adh erzählt hat, heißt es, er wollte, dass das Wissen nicht verloren geht. Aber er wollte nicht das alles einfach so erfahren. Ja. 16. Das ist manchmal Jawazu Kitman al-Ilmi lil-Maslaha. Und zwar, für eine gute Sache darf man Wissen für sich selbst behalten, geheim halten. Manchmal ist das Geheimhalten von Wissen eine gute Sache. Und das ist nicht immer erlaubt, sondern es gibt auch Drohungen im Hadith. Und zwar, wer nach Wissen gefragt wird und es für sich selbst behält, dem wird Allah am Tag der Auferstehung Zügel aus Feuer anziehen. Das ist, wenn man nach Wissen gefragt wird und es für sich selbst geheim behält. Aber dieser Hadith und auch andere weisen darauf hin, dass das Geheimhalten von Wissen manchmal richtig ist und gut ist. Aber nicht allgemein. Aber nicht allgemein. Und hier hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses Wissen selbst geheim gehalten. Gegenüber den meisten Sahaba. Außer Mu'adh ibn Jabal. Vielleicht ein paar andere. Ja? Aber das hat er geheim gehalten. Also war es, hat er Sinn gemacht. Na. Und ebenso ist die Aussage, von Abu Huraira radiallahu anhu überliefert, wo er gesagt hat, dass der Prophet gesagt hat, Bashir Nas, verkünde den Menschen die frohe Botschaft, anna man qala, dass derjenige, der gesagt hat, la ilaha illallah, khalisan min qalbihi, dakhala al-Jannah, dass derjenige, der gesagt hat, la ilaha illallah, aus reinem, aufrichtigen Herzen, der wird ins Paradies eingehen. Der wird ins Paradies eingehen, der Hadith ist in Al-Bukhari. Und deswegen, wenn man Angst davor hat, dass eine bestimmte Person eine Tat unterlässt und nicht verrichtet, dann soll man die Person diese Sachen nicht mitteilen. Und ebenso, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat zum Beispiel, wir wissen alle, dass die Kaaba in Mekka, wie sie heute gebaut ist, so war sie nicht gebaut worden zur Zeit von Ibrahim a.s. Sondern die Kaaba, wie sie Ibrahim und Ismail zusammen gebaut haben, war größer als jetzt, wie sie jetzt gebaut ist. War größer. Und zwar von der Richtung, wo jetzt das Becken ist, was die Leute als Hijr Ismail bezeichnen, obwohl es dafür, wallahu a'lam, kein Beleg dafür, dass es da so heißt. Auf jeden Fall, wenn man vor der Kaaba steht und die Tür vor einem ist, die Tür vor dir ist, ganz genau, dann ist rechts, sieht man ein kleines Becken, oder ein Becken auf jeden Fall, und in dieser Richtung des Beckens, dort wird die Kaaba in Wirklichkeit auch ein bisschen größer. Ja. Das heißt, die Kaaba hat ja vier Ecken. Und die Ecke, wo der schwarze Stein ist, ist richtig. Die Ecke, wo die jemenitische Ecke, neben dem schwarzen Stein, links vom schwarzen Stein, ist auch richtig. Aber die anderen zwei sind eigentlich in der Kaaba drin. Und die Qurayshiten, die haben bisher die Kaaba abgerissen und nochmal neu aufgebaut wollen. Zur Zeit, als Muhammad auch dann schon gelebt hat, aber er war noch kein Prophet. Und dann ist ihnen das Geld ausgegangen und deswegen haben sie die Kaaba kleiner gebaut, als sie eigentlich ursprünglich mal war. Und sie hatte auch zwei Türen gehabt. Eine Tür, wo die Leute reinkommen, eine Tür, wo sie rausgehen. Und danach hat sie jetzt nur noch eine Tür gehabt, erhöht vom Boden, sodass nur diejenigen reingehen können, die die Qurayshiten reingehen lassen wollten. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith uns mitgeteilt und gesagt, der Hadith von Abu Huraira ist bei Muslim, den ich vorhin erwähnt habe. Ja. Und zwar der Hadith, den ich gerade erwähnt habe über die Kaaba, der ist bei Al-Bukhari. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, also als Begründung dafür, dass er die Kaaba nicht nochmal abreißt und nochmal aufbaut, dass die Begründung war, weil die Qurayshiten waren erst neue Muslime. Sind erst vor kurzem zum Islam übergetreten. Und hatte Angst, dass wenn er die Kaaba abreißt, das wäre eine Fitna, eine Verführung für die Leute, sodass sie vielleicht wieder vom Islam abfallen. Das war der Grund, warum der Prophet nicht die Kaaba nochmal neu gebaut hat. Auf den Grundmauern Ibrahim und Ismail hochgezogen haben. 7. Es ist etwas Schönes, seinem muslimischen Bruder eine Botschaft mitzuteilen, die ihn erfreut. Und das wissen wir aus diesem Hadith. Denn das hat der Prophet, das hat Mu'adh ibn Jabal gesagt. Er hat den Hadith gehört. Das erste, was er gesagt hat, soll ich den Menschen nicht diese tolle Botschaft verkünden? Also, das weist auf den großartigen Charakter von ihm hin, radiallahu anhu, wa arda. Achtzehntens, dass man sich davor fürchten soll, sich auf etwas zu stützen oder etwas zu verlassen. Sich auf, einfach auf die große Barmherzigkeit Allahs zu verlassen und nichts mehr zu tun. Achtzehntens, dass man, die Angst davor, also so muss man es formulieren, die Angst davor, sich auf die große Barmherzigkeit Allahs zu verlassen, gemeint ist, dass man dann nichts mehr tut. Man sagt, ach, Allah wird mir schon vergeben. Man begeht eine Sünde, ach, Allah yani, wird schon vergeben. Allah ist allvergebend, barmherzig. Und was sagt man bei jeder Sünde? Und in Wirklichkeit ist man dann der größte Sünder, weil man macht alles, was man will. Und so der Shaitan verführt einen. Und man macht dann die ganzen Sünden. Dann, das Gegenteil ist Verzweiflung. Das Gegenteil ist Verzweiflung, dass man sagt, Allah wird mir nicht vergeben. Und deswegen ist er bekannt, und den Ulama, manche haben gesagt, man soll mehr Angst haben. Und manche haben gesagt, man soll mehr Hoffnung haben. Und Imam Ahmed, rahimahullah, sagt etwas Schönes. Er sagte, man sollte, in Bezug, wenn man sich auf Allah, wenn man zu Allah kommen möchte, soll man immer sich irgendwo aufhalten zwischen Angst und zwischen Hoffnung. Sobald eines davon überwiegt, geht man zugrunde. Hat man zu viel Hoffnung, geht man zugrunde. Hat man zu viel Angst, nicht Angst, sondern also Verzweiflung, ja, und hofft nicht mehr auf Allahs Barmherzigkeit, geht man zugrunde. Beides darf nicht zu viel sein. Es muss ausgewogen sein, sagt er, rahimahullah ta'ala. Und wie dem auch sei, und manche Ulama haben gesagt, wenn man krank ist, dann soll man Hoffnung haben. Und wenn man Sünden begeht, dann soll man wenn man krank ist, soll man Hoffnung haben. Und wenn man gesund ist, dann soll man eher Angst haben. Und andere haben gesagt, wenn man Allah über Allahs Rahma spricht, dann soll man Hoffnung haben. Wenn man über Allahs Strafen spricht, dann soll man Angst haben. Und sie begründen es mit der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Mu'minun. Er sagte über die Gläubigen: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Er sagt über die Gläubigen, und die geben, was sie geben, während ihre Herzen sich davor ängstigen, weil sie zu ihrem Herrn zurückkehren werden. Also sie haben Angst davor, dass obwohl sie Sadaqa geben für Allah subhanahu wa ta'ala, haben sie Angst davor, dass Allah die Sadaqa nicht annehmen wird. Und eine Bekannte ist, dass man eben, wenn man eine Sünde begeht, dann soll man Angst haben. Und wenn man eine gute Tat begeht, dann soll man Hoffnung haben, dass Allah annimmt. Na'am. Und auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat, als ihm etwas Gutes widerfahren ist, eine Frohbotschaft verkündet. Und zwar als sein Sohn geboren war, Ibrahim, geboren war, dann sagte er, وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ وَلَدٌ سَمَّيْتُهُ بِسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمِ. Heute Nacht ist mir ein Sohn geboren worden, ich habe ihn nach meinem Vater Ibrahim genannt. Und der Hadith ist bei Muslim. Und das ist eine Frohbotschaft, hat es den Menschen mitgeteilt. Und genauso, subhanallah, natürlich, wenn man einem Menschen eine gute Botschaft mitteilt, dann freut er sich. Und das gehört zu den guten Taten. Und genauso übel ist es, wenn man einem Menschen eine schlechte Tat mitteilt. Und deswegen sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, auch wenn er umstritten ist, ob er authentisch ist oder nicht, aber die Bedeutung ist korrekt. Er sagte, لا يحدثني أحد عن أحد لشيء فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, niemand soll mir über einen anderen etwas Schlechtes sagen, denn ich will nicht euch antreffen, während ich Hass gegenüber jemandem empfinde. Während irgendetwas in meiner Brust ist, gegenüber jemandem. Er wollte nichts hören, dass eine über das andere etwas Schlechtes erzählt. Sallallahu alaihi wasallam. Und wie gesagt, auch wenn der Hadith umstritten ist, aber Sheikh Ahmed Shakir, rahimahullah, er hat gesagt, der Hadith ist sahih. Wie dem auch sei, die Bedeutung ist ein für alle Mal richtig. Und man sollte seinem Bruder nicht etwas Schlechtes über eine andere Person erzählen, außer eine Notwendigkeit. Aber die Notwendigkeiten sind wenig. Manche Leute machen die Notwendigkeit zur Regel. Die Notwendigkeit ist eine Notwendigkeit. Und Regel ist, dass man eben sowas nicht macht. Ja? Allah musta'an. Und natürlich gibt es viele Vorteile dafür, aber das braucht man nicht im Einzelnen erwähnen. 19. Wenn man gefragt wird und nicht weiß, sagt man was? Entweder ich weiß nicht oder Allah weiß besser Bescheid. Oder wie Mu'adh gesagt, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Ja? Also am besten sagt man, Allah weiß am besten Bescheid. Allahu a'lam. Ja? Weil der Prophet ist schon gestorben. Deswegen braucht man nicht sagen, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Das haben sie gemacht, weil sie haben ihn angesprochen. Und er weiß am besten Bescheid. Ja? Dass man das auf jeden Fall sagt. Und der Prophet hat es nicht, das ist keine Form des Schirk. Warum sage ich das? Weil einmal hat der Prophet gehört, wie jemand gesagt hat zu ihm, Ma sha Allahu wa shi'at. Jemand hat zum Propheten gesagt, es wird geschehen, was Allah will und du willst. Und dann hat er gesagt, Aja'altani lillahi niddan? Hast du mich etwa zu einem Partner mit Allah gemacht? Er sagte, Qul oder Bel, Ma sha Allahu wahda. Was Allah will, alleine, das geschieht. Okay? Und das war die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und der Hadith ist unter anderem bei Imam Ahmad und Ibn Majah. Und die Begründung ist, weil was geschehen wird, das weiß niemand außer Allah subhanahu wa ta'ala. Aber in dieser Aussage, Allah weiß besser Bescheid und der Prophet, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah und sein Gesandter wissen besser Bescheid, das ist kein Problem. Weil der Prophet weiß besser Bescheid, tatsächlich. Und Allah auch. Deswegen ist es keine Gleichstellung oder so etwas. Und jeder weiß, dass der Prophet wusste es nur, weil Allah es ihm beigebracht hat. Fertig. Ja. Aber in dem anderen Aussage, es wird also geschehen, was Allah will und du willst? Nee. Es wird nur geschehen, was Allah will. Nicht, was der Prophet will. Es sei denn, es stimmt überein. Und das beweist daraufhin, dass der Prophet mehr Wissen hat, als der Fragende. Logischerweise. Na. Okay. Zwanzigstens, dann sind wir gleich am Ende. Ich habe ja gesagt 24. جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. Es ist erlaubt, dass man manchen Menschen etwas an Wissen mitteilt und anderen Menschen nicht mitteilt. Denn diese Aussage hat der Prophet Mu'adh ibn Jabal geteilt und Abu Bakr wusste nichts davon und Umar nicht und Uthman nicht und Ali nicht. Radiallahu anhum ajma'in. Und das hat seinen Grund. Der Prophet weiß, warum er das getan hat. Und der Prophet hat bestimmten Leuten etwas erzählt, was andere Leute nicht erzählt hat. Er hat nicht jedem alles erzählt. Und man muss aufpassen, wem man was sagt. Und das ist wichtig, aus diesem Hadith zu entnehmen. Denn der Prophet, der Abdullah ibn Mas'ud hat gesagt, إِنَّكَ لَن تُحَدِّثَ قَوْمًا بِحَدِيثٍ لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً. Er sagte, rahimahullah, radiallahu anhu, wa rahimah, er sagte im Hadith bei Muslim, sagte Abdullah ibn Mas'ud selbst spricht. Das heißt, der Hadith ist mawquf. Er sagte, wenn du jemandem oder wenn du einem Volk oder einer Gruppe von Menschen etwas mitteilst, was sie nicht begreifen können, dann ist es für manche von ihnen eine Verführung, eine Fitna, eine gefährliche Sache. Sie verstehen es falsch und so weiter und so fort. Und Ali, radiallahu anhu, radiallahu, sagte, der Hadith ist bei al-Bukhari, das ist auch Hadith mawquf, das heißt, der Sahabi sagt das. Nicht der Prophet hat es gesagt, der Sahabi sagt das. Hadithun nasa bima ya'rifun. Er sagte, erzählt den Menschen etwas, was sie wissen, gemeint, was sie begreifen können. Und nicht dem Menschen etwas mitteilen, was er so nicht verstehen kann. Und deswegen, jedem Menschen teilt man das mit, was sein Verstand aufnehmen kann. 21. Die Bescheidenheit unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er hinter sich jemanden reiten lässt, sallallahu alaihi wasallam, und dass er auf einem Esel reitet. Wenn er wollte, würde er auf irgendetwas anderes reiten. Auf einem Kamel, auf einem Pferd. Er könnte sich tragen lassen. Die Leute würden ihn tragen. Und man kann nach Medina, zweifellos. Aber er macht es nicht. Sallallahu alaihi wasallam. Und noch schöner ist, dass er auch nicht gelaufen ist. Weil wenn er gelaufen ist, würden die Leute vielleicht denken, es ist noch mehr bescheiden zu laufen. Nein, aber Allah hat diese Tiere erschaffen. Allah hat diese Reittiere erschaffen, dass man sie benutzt. Aber du musst nicht immer das Beste haben. Es reicht auch, wenn du einen Esel hast. Sallallahu alaihi wasallam. Und 22. dass man, es ist erlaubt, Beleg dafür, es ist erlaubt, dass man auf seinem Reittier eine zweite Person reiten lassen darf. Jetzt sagt man sich, warum soll es nicht erlaubt sein? Der Grund dafür ist, weil man darf das nur tun, wenn es dem Tier nicht zu schwer fällt. Es kann sein, dass das Tier nur eine Person aushält. Dann darfst du keine zweite darauf tun. 23. عِظَمُ شَأْنِ هَذِهِ الْمَسْأَلَ. Und zwar die gewaltige Angelegenheit oder die gewaltige Stellung dieser Angelegenheit. Und zwar, dass eben Mu'adh ibn Jabal der einzige Sahabi ist, der diesen Hadith gehört hat. Das heißt, diese Sache muss etwas ganz Besonderes sein. Er wollte wirklich, dass niemand davon erfährt, außer den wenigen Menschen, die es erfahren sollen. Und letztens, und 24. Fadilatu Mu'adh radiallahu anhu. Die Vorzüglichkeit von Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu arda. Und zwar, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam erstens Wissen gegeben hat, was er keinem anderen Sahabi gegeben hat. Und zweitens, dass er durfte reiten hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam auf einem Esel. Und das ist eine Vorzüglichkeit, die nur den Sahaba und nur ein Teil der Sahaba zuteil werden durfte. Und wir haben das, uns ist das nicht zuteil geworden. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taslima kathira.